Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Damit war es spätestens 1933 vorbei. Bayerische Polizeibeamte, die kurz vorher noch den Straßenverkehr geregelt hatten, wurden nun zu bereitwilligen Helfern des NS-Systems. Die Deutschen kamen im Morgengrauen in das polnische Dorf Józefów, in dem etwa 1800 Juden lebten. Sie trieben die meisten von ihnen auf dem Marktplatz zusammen und karrten sie mit Lastwagen etwa 30 Kilometer außerhalb der Ortschaft auf einen vorher ausgewählten Platz. Nacheinander im Pendelverkehr. Am Abend dieses 13. Juli 1942 waren über 1500 Menschen tot. Jüdische Männer, Greise und Kleinkinder, Säuglinge und ihre Mütter. Systematisch erschossen, Genickschuss mit aufgesetztem Bajonett. Ihre Mörder waren aber nicht etwa Einheiten der berüchtigten SS-Einsatzgruppen. Es waren Reservepolizisten. 500 Männer, die meisten kamen aus Hamburg. Der Kommandeur dieses Reservepolizeibataillons 101, Major Wilhelm Trapp, wohnte den Erschießungen nicht bei. Er konnte angeblich den Anblick nicht ertragen und blieb in seinem Befehlsstand im Dorf. Dafür war sein Stellvertreter dort, Julius Wohlauf, Hauptmann der Ordnungspolizei und einer der ranghöchsten Offiziere des Bataillons. Die Organisation des Massenmordes, das Zusammentreiben der Opfer, ihr Abtransport. All das hatte der gebürtige Dresdner in Bayern gelernt, an der Polizeischule in Fürstenfeldbruck, nordwestlich von München gelegen. In Fürstenfeldbruck trainierten die Polizisten für den Holocaust. Allerdings ist nie gesagt worden, wir trainieren hier, Juden zu erschießen. Sven Deppisch hat die Geschichte der bayerischen Polizei und ihre Beteiligung an den Verbrechen im Zweiten Weltkrieg erforscht. Dabei, so der Historiker, spielte die Polizeischule eine entscheidende Rolle. Vor Ort trainierten die Polizisten in Fürstenfeldbruck, wie sie eine Ortschaft umstellen konnten, wie sie dann den Sperrkreis enger zogen, wie sie die Einwohner aus den Gebäuden holten, auf zentralen Plätzen sammelten und wie sie dann diese abtransportierten. Der Weg von diesen einstudierten Verhaltensweisen hin zu den Erschießungen fiel den Polizisten dann erschreckend leicht. Julius Wohlauf und das Reservepolizeibataillon 101 hatten schon vor dem Massaker von Józefów Verbrechen begangen. Die Einheit half bei der Zwangsumsiedlung der polnischen Bevölkerung nach dem Einmarsch 1939. Sie bewachte das Ghetto von Lodz, deportierte Juden aus Hamburg. Und auch nach dem Blutbad von Józefów mordeten die Polizisten weiter, unter anderem beim Transport zehntausender Juden in das Vernichtungslager Treblinka. Wie konnten Männer, die vor dem Krieg an einer Straßenkreuzung den Verkehr regelten, die den Schulkindern über die Straße halfen oder Taschendiebe verfolgten, zu willigen Massenmördern herangezogen werden? Und woher kam die paramilitärische Organisation der Polizei im NS-Staat? Die Polizei hatte generell eine sehr lange militärische Tradition. Über viele Jahrhunderte hinweg stand die Polizei unter Kontrolle der Armee. Mit Ende des Ersten Weltkriegs und dem Versailler Vertrag kommen sehr viele Soldaten, Unteroffiziere, Offiziere der ehemaligen Armee in die Polizei hinein. Denn das stehende Heer war auf 100.000 Mann begrenzt. Indem viele ehemalige Militärs in die Polizei hineinkamen, übernahm die Polizei dann den militärischen Habitus. Im November 1918 hatte die Revolution die alte Ordnung des Kaiserreichs hinweggefegt und damit auch die alte polizeiliche Ordnung. In Bayern, vor allem in München, waren die Verhältnisse besonders chaotisch. Nach dem Mord an Kurt Eisner, dem ersten Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern, ergriffen radikale Linke die Macht, errichteten eine Räterepublik, die schließlich von rechtsnationalen Freikorps gestürzt wurde. Der Kontrollverlust, den die bayerische Polizei während Revolution und Räterepublik erfahren musste, hat tiefe Spuren hinterlassen, sagt der Historiker Sven Deppisch. Für die Polizei war lange Zeit klar, der Feind steht links, formiert sich zu Banden, ist bewaffnet und gefährlich. Das lag zum einen daran, dass die Münchner Räterepubliken diesen Gegner der Polizei vor Augen geführt haben. Es war einer der ersten Gegner, den die Polizei bekämpfen musste. Und in der Frühphase der Weimarer Republik bis 1924 gab es einige Aufstände. In Bayern war es der Münchner Polizeipräsident Ernst Pöhner, ein erklärter Gegner der Weimarer Demokratie, der schon unmittelbar nach Zerschlagung der Räterepublik im Mai 1919 die rechtsnationalen Kräfte in Bayern stärkte und gezielt Jagd auf vermeintliche oder tatsächliche Linke machen ließ. Sein Ziel war die Schaffung der Ordnungszelle Bayern, das Gegenstück zu Räterepublik und Reichsregierung in Berlin. Erst sollten in Bayern Ruhe und Ordnung wiederhergestellt werden. In Wahrheit unterstützte dieses System Pöhner aber rechtsextreme Terrorgruppen wie die Organisation Konsul, die von München aus im ganzen Reich eine Reihe von aufsehenerregenden Fememorden verübte. Und in diesem Klima gedieh dann auch die NS-Bewegung und andere ultrakonservative, revanchistische Kräfte, die sich abgrenzen wollten gegenüber Preußen und anderen Ländern und die auf diese Art und Weise ein Alleinstellungsmerkmal in Bayern kreieren wollten. Der Hitler-Ludendorff-Putsch am 8. und 9. November 1923 forderte 20 Tote, darunter 4 Polizisten, die sich gegen die Nazi-Putschisten gestellt haben. Spätestens jetzt hätte der Staatsregierung klar sein müssen, dass auch von rechts erhebliche Gefahr für die Ordnung ausgeht. Und es gab auch Beamte, die Hitlers Putsch bereitwillig unterstützten. Ein Beamter der Münchner Kriminalpolizei etwa sicherte in der Nacht des Putsches den Eingang zum Bürgerbräukeller mit einem Maschinengewehr. Ein Polizeioberwachtmeister beteiligte sich bei der Anwerbung von Mitgliedern für den Stoßtrupp Hitler. In der Folge des Hitlerputsches setzte, wenn auch zaghaft, ein Umdenken der bayerischen Staatsregierung ein. Der bayerische Innenminister Karl Stützel machte sich für ein schärferes Vorgehen gegen die NSDAP stark. Sie bekam Redeverbot und den Mitgliedern der SA war es bis 1927 verboten, öffentlich Uniform zu tragen. Ab 1924 besserte sich die wirtschaftliche Lage in Deutschland etwas. Die politischen Verhältnisse begannen sich vorsichtig zu stabilisieren. Die Polizei bemühte sich jetzt um Reformen. Sie versuchte ihr Ansehen bei der Bevölkerung zu bessern, etwa mit dem beliebten Brettspiel Der gute Schupo zur Verkehrserziehung von Kindern. Auf dem jährlichen Tag der deutschen Polizei demonstrierte die Ordnungsmacht Bürgernähe. In dieser Zeit entstand auch der heute noch bekannte Slogan vom hilfsbereiten Schutzmann. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Die Zeit der relativen Stabilisierung in Deutschland ging mit Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929 zu Ende. Die Zahl der Arbeitslosen stieg sprunghaft an. Wirtschaftliche Unsicherheit trieb die extreme Linke wie die Rechte erneut zu blutigen Straßenkämpfen. Mit einem Staatsstreich konnte sich am 20. Juli 1932 Franz von Papen als Reichskommissar an die Spitze des größten und bevölkerungsreichsten Landes setzen, Preußen. Dieser sogenannte Preußenschlag erleichterte Hitlers Weg an die Macht entscheidend. Die Polizei in Bayern hat selbstverständlich mitbekommen, was in Preußen falsch lief. Mit dem Preußenschlag von 1932 gab es eine große Unsicherheit in der Polizei. Die Polizisten fühlten sich auch verraten vom demokratischen Rechtsstaat. Sie hatten das Gefühl, die Boulevardpresse feierte Kriminelle, die von den Gerichten freigesprochen wurden. Hinzu kamen Existenznöte, vor allem bei den Polizeiwachtmeistern. Ihre Dienstzeit war, im Gegensatz zu der der Polizeioffiziere, auf 12 Jahre beschränkt. Ihnen drohte Arbeitslosigkeit und sozialer Abstieg. Und dieses Sammelsurium an Unsicherheiten führte dazu, dass sie mit der NS-Bewegung in vielen Fällen sympathisierten und dementsprechend auch der sogenannten Machtergreifung positiv gegenüberstanden. War die Polizei in der Weimarer Republik, ähnlich der heutigen Bundesrepublik, Ländersache? So begann nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 die Verreichlichung der Polizeikräfte in Deutschland. Hermann Göring trieb zunächst als kommissarischer preußischer Innenminister die Gleichschaltung von Polizei und Verwaltung voran. Im ganzen Reich wurde eine Hilfspolizei von SA und SS aufgestellt, die politische Gegner erbarmungslos verfolgte. Eine der wichtigsten Karrieren im NS-Staat aber hatte ihren Anfang in München genommen. Der dortige Polizeichef Heinrich Himmler, der schon 1923 am Hitlerputsch beteiligt war, war seit 1934 als Reichsführer SS Chef der Gestapo und nur Hitler persönlich verantwortlich. Mit dem Erlass vom 17. Juni 1936 wurde er auch zum Chef der gesamten deutschen Polizei. Einer der wichtigsten Reformpunkte war, er wollte die SS und die Polizei miteinander verschmelzen. Sein Traum war ein, wie er sich ausdrückte, weltanschaulich gefestigtes Staatsschutzkorps, bei dem nicht mehr unterschieden werden sollte, ob es sich jetzt nur um SS-Angehörige oder um Polizisten handelt. Innerhalb dieses Staatsschutzkorps, so der Historiker Sven Deppisch, sollte die Polizei in zwei Teilen organisiert werden. Zum einen die Sicherheitspolizei, bestehend aus Kriminalpolizei und der geheimen Staatspolizei, der Gestapo. Und zum anderen die Ordnungspolizei. Sie vereinte in sich die uniformierten Polizeikräfte von Schutzpolizei und Gendarmerie. Die Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat 1933 ermöglichte es den Nazis, Grundrechte massiv einzuschränken und politische Gegner erbarmungslos zu jagen. Die Schutzhaft erlaubte es jetzt der Ordnungspolizei, jedermann, ob verdächtig oder nicht, zeitlich unbefristet zu inhaftieren. Zugleich verfolgte die Polizei gezielt Sinti und Roma, Homosexuelle und andere sogenannte Volksschädlinge, wie Prostituierte oder Obdachlose. In Fürstenfeldbruck zeigt sich das auch, weil die Polizeischüler im Geiste der SS erzogen werden. Zumindest war das ein Teil der Ausbildung. In den beiden zentralen Kaderschmieden der Polizei, den Schulen in Berlin-Köpenick und in Fürstenfeldbruck, sollten die künftigen Polizeioffiziere zu Polizeisoldaten ausgebildet werden. Neben weltanschaulichen Inhalten wie der Tugendlehre der SS dominierten militärische Fächer. Graben- und Bunkerkampf, Fliegerabwehr oder auch der Einsatz von Granaten und Maschinengewehren. Die Nationalsozialisten mussten das Rad nicht neu erfinden. Viele Elemente der Weimarer Polizeiausbildung fließen auch ins Dritte Reich ein. Militärische Inhalte dominierten die Ausbildung. Und insbesondere der Kampf gegen nicht näher definierte Gegner war ein zentrales Element der Ausbildung und führte dazu, dass die Polizeischüler in Fürstenfeldbruck und auch in Berlin-Köpenick den Kampf gegen Banden übten. Was aber genau unter einer Bande zu verstehen war, das wurde nicht näher definiert, aus guten Gründen. Das konnten Einbrecher sein, das konnten Räuber sein, das konnten darüber hinaus Aufständische in einem Konzentrationslager sein, das konnten insbesondere Partisanen sein. Das war der Hauptfeind während des Zweiten Weltkriegs. Als am 9. November 1938 im ganzen Reich Synagogen brannten und jüdische Geschäfte zerstört wurden, unterstützte die Ordnungspolizei die Verbrechen von SA und SS passiv, durch Untätigkeit und Wegschauen. Während die Sicherheitspolizei im ganzen Reich etwa 30.000 männliche Juden verhaftete und in Konzentrationslager brachte, bekamen auch die uniformierten Schutzmänner von Reinhard Heydrich, dem Chef der Sicherheitspolizei, Order, was denn zu schützen sei. Geschäfte und Wohnungen von Juden dürfen nur zerstört, nicht geplündert werden. Die Polizei ist angewiesen, die Durchführung dieser Anordnung zu überwachen und Plünderer festzunehmen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Schon vor dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 waren uniformierte Polizisten im sogenannten auswärtigen Einsatz. Nach der Annexion Österreichs und dem Einmarsch in das Sudetenland folgten sie Wehrmacht und SS in die besetzten polnischen Gebiete. Die Ordnungspolizei hat da die Bewachung sozusagen übernommen und war auch eben sehr stark an diesen Deportationen beteiligt, diesen Vertreibungen beteiligt. Christian Schmidt-Wilken forscht am Institut für Zeitgeschichte in München zum deutschen Terror in den besetzten Gebieten der Sowjetunion. Also es gibt auf der einen Seite die sogenannten Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD, von denen es 5 gab, die dann in das besetzte Polen gekommen sind, und zudem noch Polizeibataillone, andere Polizeiverbände der Ordnungspolizei. Etwa 130 dieser Polizeibataillone gab es im Krieg, jedes etwa 500 Mann stark. In ihnen fanden sich auch frühere Lehrer und sogar Leiter der Polizeischulen wieder. So wie Hans Hösel, der in Fürstenfeldbruck unterrichtete. Ab 1942 befehligte er ein Bataillon des Polizeigebirgsjägerregiments 18. Unter seinem Kommando brannten Polizisten in Slowenien mehrere Dörfer nieder und töteten hunderte Zivilisten. Die Blutspur von Hösels Regiment zog sich danach weiter über Finnland bis nach Griechenland. Dort führten die Polizisten einen brutalen Vernichtungskampf gegen echte und vermeintliche Partisanen. Eine weitere besondere Figur im Polizeiapparat war Gerrit Korsemann. Von April bis Oktober 1939 leitet er die Polizeischule in Fürstenfeldbruck und macht anschließend eine steile Karriere. Er war unter anderem höherer SS- und Polizeiführer in der Ukraine und damit faktisch Himmler direkt unterstellt. Unter seinem Kommando ermorden Ende 1941, Anfang 1942 SS- und Polizeieinheiten ca. 15.000 Juden aus Charkow. Gerrit Korsemann steht auch in Verdacht, an einer der berüchtigsten Mordaktionen des Krieges beteiligt gewesen zu sein, dem Massaker von Babi Jar nahe Kiew. Angeblich als Reaktion auf Partisanenangriffe wurden am 29. September 1942 über 30.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder in eine Schlucht vor den Toren Kiews getrieben. Und diese Menschen werden dann in diese Grube geführt und dort ermordet, innerhalb von 2 Tagen. Anschließend melden diese SS- und Polizeiverbände nach Berlin, dass innerhalb dieser 2 Tage 33.771 Personen erschossen wurden. Das ist eine unvorstellbare Zahl eigentlich. Am Massaker von Babi Jar waren auch Absolventen der Polizeischule Fürstenfeldbruck beteiligt. Und nach dem Krieg? You must plead guilty or not guilty. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Bei den Prozessen von Nürnberg richtet sich die Aufmerksamkeit der Ankläger, Richter und Beobachter auf die Vertreter von Wehrmacht, SS und Gestapo. Die Ordnungspolizei dagegen sitzt nicht auf der Anklagebank. So wie Gerrit Korsemann, früherer Leiter der Polizeischule Fürstenfeldbruck. Nach dem Massaker von Charkow geriet er 1945 in amerikanische Gefangenschaft. Ein Jahr später wurde er an Polen ausgeliefert, wo ihn ein Gericht zum Tode verurteilte. Der Vollstreckung entkam er aber unter nicht ganz geklärten Umständen. Stattdessen war er nach seiner Rückkehr nach Westdeutschland eine feste Größe innerhalb der rechtsradikalen Szene in Bayern. Unter anderem war er Mitglied der Deutschen Reichspartei, einer rechtsradikalen Partei. Und er unterhielt auch enge Kontakte zur 1952 verbotenen Sozialistischen Reichspartei. Es sind Männer wie Korsemann und Hösel, die nach dem Krieg unbehelligt in der Bundesrepublik ihre Karrieren fortführen und damit die Legende von der sauberen deutschen Polizei pflegen konnten, sagt der Historiker Sven Deppisch. Darüber hinaus fanden sich einige Elemente des alten Gedankenguts, das vor 1945 in der Polizei unterrichtet wurde, wieder in der bundesrepublikanischen Polizei. Dazu gehörte beispielsweise der Bandenkampf, der bis in die 60er, 70er, zum Teil sogar in die 80er Jahre hinein die Kultur der Polizei bestimmte. Ein weiterer Punkt ist sicherlich auch, dass die Stigmatisierung von gewissen Minderheiten ja nicht mit 1945 aufgehört hat. Also wir haben in verschiedenen Landeskriminalpolizeibehörden auch noch solche sogenannte Landfahrerkarteien, also hier in Bayern, glaube ich, bis Mitte der 60er, mit denen man die Sinti und Roma überwacht hat und katalogisiert hat. Also das heißt, dieses Denken hat eigentlich nicht so wirklich aufgehört. Julius Wohlauf, der als Offizier des 101. Polizeibataillons an der Deportation und Ermordung von bis zu 60.000 Juden direkt beteiligt war, hat es auch nach dem Krieg wieder in den Polizeidienst geschafft, als Oberkommissar in Hamburg. 1968 verurteilte ihn das dortige Schwurgericht zu 8 Jahren Zuchthaus, wegen Beihilfe zum Mord an 9.200 Menschen. Er starb 2002 und war einer der wenigen Polizisten, die sich vor Gericht für ihre Taten verantworten mussten. Hans Hösel dagegen, der als Lehrer die NS-Doktrin in Fürstenfeldbruck unterrichtet hat, bleibt der Schule auch nach dem Krieg treu. 1959 wird er pensioniert. Ein Jahr später gerät er ins Visier der Staatsanwaltschaft München, wird mehrfach vernommen, doch aus Mangel an Beweisen wird das Verfahren wieder eingestellt. Stattdessen macht er noch eine ganz andere Karriere und verfasst verschiedene Werke in bayerischer Mundart. Hans Hösel wurde 1957 in die Gilde der Münchner Turmschreiber, eine Literatenvereinigung der Landeshauptstadt, aufgenommen, 1981 sogar mit deren höchster Auszeichnung, dem Poetentaler, geehrt. Über die ihm unterstellte Einheit, die unter anderem in Griechenland nachweislich Exekutionen, Verschleppungen und Razzien zu verantworten hatte, sagt er, dass sie die bestdisziplinierte Truppe war und sich im Gegensatz zu ihrem Gegner, dem bolschewistischen Bandentum, an das Kriegsrecht gehalten hat. Vom Schutzmann zum Täter. Michael Zametzer über den Weg der bayerischen Polizei von der Weimarer Republik in den Nationalsozialismus. Die Sprecherin war Katja Amberger. Ton und Technik Susanne Herzig. Regie Axel Vostri. Redaktion Thomas Morawetz. Ein weiterer Geschichtspodcast von Radio Wissen.